Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik kein Spiel. Heute mit Ronny Grapenteam.

dein Stil. Zeig's uns und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Ronny Grabentier. Thank you. Fit. Auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel! Jetzt mit Ronny Grabentier. Sputnik Heimspiel. Thank you.